1969 bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr lebte Karl Fruchtmann in Bremen. In Erinnerung an diesen bedeutenden Filmemacher heute Abend sein Hörspiel »Herr Müller, was kommt auf uns zu?« oder »Wenn es finster wird, sieht der Blinde«. Bedeutende Literaturverfilmungen und Fernsehfilme sind untrennbar mit dem Namen Karl Fruchtmann verbunden. Mehrfach wurden seine Arbeiten ausgezeichnet, so 1985 mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold und dem Filmpreis Rheinland-Pfalz. Die Judenverfolgung und Vernichtung durch das Nazi-Regime wurde sein vorherrschendes Thema. 1915 wird Karl Fruchtmann als Sohn polnischer Juden in Thüringen geboren. Ab 1933 ist er in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert. 1937 gelingt die Auswanderung nach Palästina, 1958 seine Rückkehr nach Deutschland. Mit Radio Bremen hat Karl Fruchtmann seine wichtigsten Filme produziert. 1982 entsteht sein erstes Hörspiel, »Herr Müller, was kommt auf uns zu?« oder »Wenn es finster wird, sieht der Blinde«. Auch das eine Radio Bremen-Produktion, mit Rudolf Wessely und Stella Avni in den Hauptrollen. Erzähler Günter Bommert, Regie Karl Fruchtmann. »Herr Müller, was kommt auf uns zu?« oder »Wenn es finster wird, sieht der Blinde«. Im Sommer 1931, in der ländlichen Umgebung einer Kleinstadt in Deutschland, geht Herr Müller auf einer staubigen Landstraße durch Felder. Birnbäume rechts und links, weit weg ein paar Häuser, unter einem heißen Sommerhimmel mit großen weißen Wolken. Herr Müller hört seine eigenen Schritte und das Pfeifen der Mückenschwärme, durch die er sich schlägt. Seine geflickten, zusammengebundenen Schuhe auf der Landstraße. Der Staub, den er aufwirbelt. Sein Kopf nach unten geknickt, die Stirne vom Hutrand, das Gesicht von der hochgehobenen Hand halb verdeckt. Der Schweiß läuft übers Gesicht in den Bart. Die andere Hand, die ein verschnürtes Bündel hält, Herr Müller, ein schwarzer Fleck auf der Landstraße unter dem Wolkenhimmel, dreht den Kopf und hört, wie Kinder rufen. Er kriecht mit dem Gesicht in die hochgehobene Hand und dreht den Kopf schief. Er sieht drei Kinder, die lachen, tanzen und hochspringen. Sie kommen näher. Sie krümmen die Rücken und halten den Kopf schief und verstecken die Gesichter in den Händen und rufen, Herr Müller, Herr Müller, Herr Jude, was will er? Herr Müller geht schneller und knickt den Kopf tiefer. Herr Müller, Herr Müller, Herr Jude, was will er? Wer Judas Lohn für Gottes Sohn? Herr Müller geht noch schneller. Die Kinder werfen einen Stein. Der Stein trifft Herrn Müller am Hinterkopf. Oi! Herr Müller hüpft, schlägt mit der Hand nach dem Stein und fängt an zu rennen. Herr Müller steht in der Wachstube der Polizeistation der Kleinstadt. Vor ihm, hinter seinem Tisch, sitzt der Wachtmeister. Also? Na, da waren wir mal wieder. Wie geht's denn? Wie geht's denn so immer? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, ne? Wo haben wir uns denn so rumgetrieben? Ja. Da wollen wir mal anfangen. Aber jetzt geht's zu Ende. Das dicke Ende kommt. Alles hat ein Ende. Bloß die Wurst da zwei. Ach Mensch, du stinkst was zusammen. Geh aus dem Wind wie Leichenscheiße. Ist ja wahr, alles was recht ist. Halli und hallo, bald ist es soweit. Für Müller kommt jetzt die Abschlusszeit. Also, Name? Herr Müller steht an der gelben Wand und hält die Hand vors Gesicht. Müller, Rekte Czeczewski. Müller, Rekte wie? Herr Müller antwortet in die hohle Hand. Czeczewski. Gesundheit, das kannst du niesen, aber nicht schreiben. Buchstabier mal, aber schön langsam. Immer langsam voran, dass ich nachkommen kann. K. K. R. R. Der Wachtmeister freut sich über das Spiel. Müller freut sich auch. Sie sprechen wie im Wechselgesang. Sie werden schneller und sagen die Buchstaben wie Spieler, die Karten stechen. C. C. Z. Z. E. E. C. C. Z. Z. E. E. W. W. S. S. K. I. Sein Bauch, prall in Tuch und Leder gefasst, hüpft auf und ab. Müllers Schultern zucken in seinen hängenden Sachen. Der Wachtmeister lacht und lässt einen fahren. Herr Müller, jetzt bist du erschossen. Na, hab keine Angst, noch nicht. Der Wachtmeister schreibt Müllers Namen aufs Formular, ohne hinzusehen. Vorname? Menachem Mendel. Menachem Mendel. Menachem Mendel hat am Arsch ein Bändel. Geboren? Am 10. am 12. 1891. Am 10. am 12. 1891. Jawohl. Wo? In Memel. In Memel. Stimmt, genau. Beruf? Ritueller Schächter. Was hast du gesagt? Der Wachtmeister steht auf, geht um seinen Schreibtisch herum und kommt auf Müller zu. Sein rotes, ratloses Gesicht, seine Beine in prallen Ledergamaschen, seine Hand, die das Tuch vom schwitzenden Hintern löst. Herr Müller sieht dem Wachtmeisterdienst eifrig entgegen. Herr Müller sagt beflissen: Ritueller Schächter. Der Wachtmeister bleibt vor Herrn Müller stehen und sieht ihn fragend an. Was ist los? Er zieht seine Hand aus der Tasche und schlägt Herrn Müller ins Gesicht. Herr Müller blutet. Der Wachtmeister steht vorgebeugt und sieht ihn neugierig an. Er nimmt sein sauberes Taschentuch aus der Tasche und gibt es ihm. Er sieht Müller wartend an, schüttelt den Kopf, geht hinter seinen Tisch zurück und setzt sich. Was es alles gibt. Herr Müller spuckt in das Tuch, faltet es vorsichtig zusammen und hält es zum Wachtmeister hin. Der Wachtmeister sieht es nicht. Er ist traurig, der Spaß ist vorbei. Was soll man da machen? Das geht nicht. Landstreicher, Penner, Vagabunden, Verrückte. Wo kommen wir da hin? Das kann ich nicht dulden. Verstehen Sie mich, Herr Müller? Ach, Sie verstehen gar nicht. Sie haben sie ja nicht alle beisammen. Aber unschuldigen Tieren den Hals mit einem Messer durchschneiden, ist grausam. Das müssen Sie einsehen. Das ist... Der Wachtmeister sucht etwas und kann es nicht finden. Er nimmt eine Zigarre aus der Tasche und beklopft und beriecht sie und hält sie Herrn Müller hin. Herr Müller kriecht in die gelbe Wand, schüttelt den Kopf und spuckt vorsichtig ins weiße Taschentuch. Herr Müller, jetzt wirst du getauft. Jetzt sitzt Herr Müller mitten auf der Landstraße. Er sitzt, schwarz verkrümmt, den Kopf eingezogen wie eine Schildkröte, kreuzt die Arme über sein Bündel, sodass Arme und Hut das Gesicht bis auf die Augen verdecken und rührt sich nicht. Die Kinder kommen. Sie lachen und singen und stoßen die Füße auf den Boden, dass der Staub Herrn Müller beinahe wie ein Vorhang verdeckt. Herr Müller hustet und krümmt sich noch kleiner. Die Kinder fassen sich an den Händen und tanzen im Kreis um Herrn Müller. Herr Müller hat ein Schwein geschlagen, was willst du davon haben? Blut damit zu trinken, die Hähnchen, die Lunte, das Weltfleisch, die Schinken, die Herzen, die Rippchen, den Bauch, das Gekröse, die Wölkchen, die Hörchen, den Schwein. Die Kinder lachen und stoßen Herrn Müller im Spiel auf den Boden. Sie springen hoch und fallen auf Herrn Müller herunter. Er hält sein Bündel und mit gewinkelten Armen den Hut am Kopf. Er liegt auf dem Rücken und rührt sich nicht. Die Kinder kreischen und jubeln. Herr Müller, jetzt wirst du getauft. Auf Müllers staubverdrecktes Gesicht fallen Tropfen und Spritzer. Er wirft sich herum und will in den Boden hinein. Jetzt fühlen wir uns wie neugeboren. Herr Müller, wieder wegen Landstreicherei verhaftet, wird im Waschraum des Polizeigewahrsams ausgezogen. Seine Sachen werden abgeschält wie Zwiebel heute. Eine speckige schwarze Jacke, eine heruntergekommene Weste, eine Strickjacke voller Löcher, zwei Oberhemden, wollene Unterhemden und Unterhosen und mehrere Lagen Zeitungspapier. Herr Müller steht nackt an der ölfarbenen Wand. Der Kalfaktor vor ihm legt die Sachen weg. Er spricht dabei freundlich zu Herrn Müller, der immer schmächtiger wird. Was du alles anhast, das höret nimmer auf. Wie die Liebe. Kannst du... Herr Müller. Ja? Komm, erzähl, wie du es machst. Mir kannst du es sagen, ich erzähl's nicht weiter. Herr Müller antwortet nicht. Der Kalfaktor wäscht den weißhäutigen Herrn Müller mit grüner Schmierseife. Na, wie mache ich das? Gut, was? Sanft wie Mutterhände. Wenn du noch eine Mutter hast. Hast du eine Mutter, Herr Müller? Dann danke Gott und sei zufrieden. Bist du zufrieden, Herr Müller? Nicht jedem auf dem Erdenrund ist dieses hohe Glück beschieden. Seine Haut. Herr Müller zittert wie ein junger Hund. Er will sich wegdrehen und winden, aber der Kalfaktor hält ihn mit einer Hand fest, mit der anderen seift er ihn ein. Die Hände von Müller laufen, um zuzudecken und zu verstecken, aber sie kommen immer zu spät. So eine rosige Haut. Wie alt bist du? Ich bleib auch immer jung. Ich hab lebenslänglich. Dreh dich um. So, und jetzt hier. Und jetzt hier. Wie frische Brötchen. Wie das lebt unter der Haut. Wie ein Wurf Katzen im Sack. Herr Müller zuckt wie verbrüht und schlägt mit der Stirn gegen die Wand. Jetzt bin ich fertig. Jetzt ist es gut. Wie fühlen wir uns jetzt? Jetzt fühlen wir uns wie neugeboren, wie der Säugling bei seiner Taufe. Jetzt kann dein Beschützer dich rausholen von hier. Alle sind glücklich und zufrieden. Du? Ich? Und der vorne mit seinem Schmiergeld und für mich eine Schachtel R6, das springt alles raus. Ja, die Feste musst du feiern, wie sie fallen. Jetzt wird's duster. Jetzt ist bald Licht aus. Herr Müller steht nackt an der ölfarben glänzenden Wand. Er drückt dagegen, als würde sie sich so auftun. Guck mal. Guck, guck. Sieh mal her, sowas hast du noch nicht gesehen. Das ist ein Prachtkerl. Herr Müller will sich noch weiter wegdrehen, rutscht aus und fällt in die Wasserlache auf dem steinernen Boden. Der Kalfaktor hebt ihn behutsam und tröstend auf. Herr Müller sitzt im Straßengraben. Sein Kopf wächst aus der Straße, als wäre er eingegraben. Er reißt Büschel Gras aus und wischt sie übers Gesicht und verschmiert es noch mehr. Er beugt den Körper vor und zurück. Der Kopf fällt aus den Wolken hinter ihm am Himmel heraus und hinein. Er schaukelt nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links und schluchzt wie im Schluckauf trocken im Takt. Sein Gesicht fängt an zu zucken, Augen, Nase, Lippen und Kiefer zittern. Wasser läuft aus den Augen. Der Atem wird schneller. Aus dem Mund kommt ihm ein langer Klageweibton. Nach einer Zeit hört er auf zu weinen, legt sich hin und schläft ein. Gestern stehst mich, morgen zerrt mich. Jetzt ist es früh, die Sonne ist niedrig. Da hockt Herr Müller ganz weiß an einem dunklen, eiligen Fluss, als ob er dazugehört wie ein Baum. Er spiegelt sich in einer stillen Ecke im Wasser. Er streicht mit der Hand über das Bild und zaubert es weg und lässt es Stück für Stück auf dem Wasserspiegel neu entstehen. Dann streicht er es wieder durch. Er steckt den Finger ins Wasser und zieht ihn heraus und freut sich über sein Spiel. Jetzt gleitet er ins Wasser und taucht ganz ein. Sein Kopf kommt hoch und die Lippen bewegen sich. Herr Müller singt. Er singt vor sich hin. Gestern stößt mich, morgen zerrt mich. Wie kann ich wissen, wo ich heute bin? Er lässt sich vom freundlichen Wasser treiben. Herr Müller, was kommt auf uns zu? Nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch den Geist, spricht der Herr. Herr Müller sitzt bequem im Wohnzimmer der Familie Hausmann. Müdigkeit steigt an ihm hoch wie warmes Wasser im Bad. Er ist satt und zufrieden, gähnt, kratzt sich und stößt milde auf. Er trinkt Tee, den er durch ein Stück Würfelzucker im Mund zieht. Er atmet Dampf aus und stöhnt. Die Müdigkeit schiebt ihn mit großer Hand zurück in den Sessel. Er stemmt sich dagegen, dann gibt er nach und lehnt sich genießend zurück. Sein Kopf fällt nach hinten, die verdeckende Hand sinkt herunter, sein Gesicht wird entblößt. Der Junge rutscht auf dem Stuhl hin und her. Er sieht zu Herrn Müller und sieht wieder weg und sieht sich um. Er sieht die dicken, bauchstolzen Möbel, Kredenz und Kommode, den schweren Tisch auf geschwollenen Beinen, die abwehrenden, stramm stehenden Stühle und folgt dem Licht, das durch die Übergardinen auf den weißen Gebetsschrank und den Vorhang vor der Lade mit gesticktem, goldenen Löwen, Krone und Aufschrift fällt. Der Junge nimmt einen Spiegel aus der Tasche, fängt das Licht und wirft es auf Herrn Müller. Ein brennender Kreis wandert über das Gesicht wie ein Scheinwerfer, über den Mund, der aufgeklappt ist, die Lippen, die zucken wie ein Hund, der träumt. Aus den Zahnlücken fließt Speichel, die offenen Augen sind nach oben verdreht, die Augäpfel zittern und leuchten weiß und feucht. Der Junge hat Angst. Herr Müller? Herr Müller. Herr Müller. Ja, was? Herr Müller schießt hoch, sieht sich ruckweise um und sucht die Bedrohung. Alles ist ruhig. Er atmet auf und lacht erleichtert und nickt großzügig, als hätte der Junge geschlafen. Herr Müller, Sie schlafen. Ich? Wie kann ich schlafen? Ich rede mit Ihnen. Soll ich meinem Vater erzählen, dass Sie beim Unterricht schlafen? Gott soll abhalten, hochverehrter junger Herr Hausmann. Sie haben geschlafen. Ich hab geschlafen? Ich hab gedacht. An was? An Gott und die Welt. Wovon träumt die Gans? Von Herse. Erzählen Sie mir was, Herr Müller. Was kann ich erzählen? Immer dasselbe. Zum Beispiel, wie ist es nachts? Draußen? Kalt. Glauben Sie an Gott? Wen interessiert, ob der Schnorrer an Gott glaubt? Die Frage ist, glaubt Gott an den Schnorrer? Herr Müller, warum sind Sie so? Wie? Sie verstehen, was ich meine. Ich weiß. Ich bin, wie ich bin. Warum sind Sie so dreckig? Ich? Ich bin sauber wie Gold. Gelobt sei Ihr teurer Herr Vater und Gott. Sie stinken. Das stinkt? Die teure Jacke stinkt? Ein Geschenk von Ihrem Herrn Vater. Er soll leben bis 120. Wenn Sie weggehen und wiederkommen, ist alles verdreckt und verlaust. Ich nächtige viel im Freien. Sind Sie mit Sugar, Herr Müller? Ich bin, wie ich bin, weil ich muss. Sie dürfen Sie sein, aber Müller muss Müller sein. Herr Müller, ich weiß, Sie schwindeln. Sie spielen den Großen was vor. Antworten, Herr Müller. Was kann ich antworten? Der arme Mann kann fragen, der Herr kann antworten. Sie wollen mir nichts sagen. Sie machen sich lustig über mich. In Wirklichkeit sind Sie jemand anders. Gott behüte, bei meinen Geschäften kann ich mir erlauben, mich lustig zu machen. Sie sind Meschugge, Sie sind Meschugge. Bin ich Meschugge? Ich bin, was Sie wollen. Singen. Sie singen jetzt Ihr Lied. Oi, nein, hochverehrter junger Herr Hausmann, ich kann nicht singen. Singen oder ich sag meinem Vater, Sie schlafen? Herr Müller sieht den Jungen bittend an, schüttelt fragend den Kopf, seufzt, dreht sein Gesicht ab, kneift die Augen zusammen und fängt an. Er stimmt seine Stimme wie ein Instrument, bis sie scharf und quäkend gepresst ist, wie die Stimme eines Blinden. Ach, bin ich von einem Stein geboren, hat mich keine Mutter gehabt. Ist denn die Welt nur für Kluge geschaffen? Ach, hilf aufhören! Mir Gott! Herr Müller reißt die Augen auf, macht den Mund zu und setzt sich. Der Junge läuft hüpfend hin und her und ruft: Singen, singen. Aufhören, aufhören. Tanzen, tanzen. Singen, singen. Aufhören, aufhören. Tanzen, tanzen. Sie lassen sich alles von allen gefallen. Auslachen, anspucken, schlagen, treten, alles. Sie wehren sich nie. Wann werden Sie sich wehren, Herr Müller? Wann wird das Schaf die Wölfe jagen? Herr Müller, Sie sind ein Unglück. Sie bringen Unglück. Ja, mir. Können Sie hell sehen? Bloß dunkel. Was wird, Herr Müller? Was kommt auf uns zu? Das, was kommt. Was? Die Zeit kommt. Ihre Kommunion, so Gott will, wir müssen lernen, weiter in ihrer Bar Mitzwa rede. Nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch den Geist, spricht der Herr. Was haben Sie da, hochverehrter junger Herr? Juckpulver. Siegt der Geist auch über Juckpulver? Der Junge tanzt im Zimmer herum und singt, nicht durch Kraft und nicht durch Macht, und schüttet Herrn Müller Juckpulver zwischen Kragen und Haut. Herr Müller sitzt steif, dann kommt er langsam hoch und fängt an, sich zu drehen. Er kratzt sich und schüttelt sich und taucht die Arme tief in seine Sachen und springt von einem Fuß auf den anderen. Der Junge läuft um Herrn Müller herum. Nicht durch Kraft und nicht durch Macht. Der Geist muss siegen. Ja, dann halten Sie doch still, Herr Müller. In der Küche wird es langsam dunkel. Herr Müller steht im Abendlicht am Fenster. Auf Hockern, die Köpfe in gelben Tüchern, tief auf die Schöße gebeugt, sitzen die Mädchen und rupfen Hühner. Ihre Hände fliegen hoch und streuen wirbelnd Federn durch das Zimmer. Der Junge sitzt auf dem Boden, den Kopf an die Fliesenwand gelehnt und sieht zu. Die Mädchen singen in Harmonie. Drei Lilien, die pflanzt ich auf mein Grab. Da kam ein stolzer Reiter und warf sie ab. Herr Müller hält das Schlachtmesser hoch wie einen Taktstock. Er legt den Kopf auf die Seite, presst die Augen zusammen, schiebt die Zähne grinsend entblößend das Kinn vor und fährt mit dem Daumennagel prüfend über die Schneide des Messers. Der Junge lässt kein Auge von Herrn Müller. Der reißt sich stöhnend ein Haar aus, zerschneidet es prüfend mit seinem großen Messer und holt aus dem Sack am Boden noch ein Huhn. Die Mädchen füllen die Küche mit Federn und schönem Gesang in Harmonie. Das Huhn, das Herr Müller hält, fährt plötzlich hoch aus Herrn Müllers Hand und rennt flügelschlagend durchs Zimmer. Herr Müller, das Messer zwischen den Zähnen, läuft mit den Armen rudernd dem Huhn hinterher und macht verführerisch put, put, put, put, put, put und fällt über die Eimer mit Federn. Die Federn wirbeln in Wolken, die Mädchen kreischen. Put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, Herr Müller, mit Federn geschmückt, macht put, put, put, put und kriecht das Messer im Mund auf allen Vieren dem Huhn unterm Ofen nach. Er kriegt es endlich zu fassen und geht mit ihm zum Fenster. Er biegt ihm den Kopf nach hinten, nimmt das Messer, bläst die Federn hoch und fährt ihm schnell über den Hals. Der Kopf ist weg. Das Huhn fliegt ohne Kopf auf und in Herrn Müllers Gesicht und fällt klatschend zu Boden. Herr Müller sinkt langsam, sich drehend wie ein Blatt, das vom Baum fällt, neben das Huhn. Die Mädchen schreien und laufen, die Hände zusammenschlagend, im Kreis herum. Herr und Frau Hausmann kommen herein. Was ist denn hier los? Um Gottes Willen, er kann seine Zunge verschlucken. Frau Hausmann nimmt einen Löffel, beugt sich über Herrn Müller und schiebt ihm den Löffelstiel zwischen die Zähne. Nachts auf einer Baustelle liegen an einem tiefen Loch zwei Männer und sehen hinunter. Ihre Köpfe drehen sich zusehend hin und her. Die Köpfe halten still. Soll man noch warten? Was denn sonst? Meinetwegen. Mit Loch fängt's an, mit Loch hört's auf. Das ist dein ganzer Lebenslauf. Aber wenn Haare dran sind, wollen sie nie raus. Die Köpfe drehen sich einander zu, lächeln und sehen wieder nach unten. Herr Müller liegt im Loch. Er ist riesengroß. Er liegt wie ein totes schwarzes Tier am Boden der Grube im gelben Wasser. Er hat alle Viere von sich gestreckt und ist zum Riesen aufgeschwemmt. Häschen in der Grube saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank? Häschen, hüpf! Jetzt steht Müller langsam auf. Aus Jacke und Hose fließt Wasser in Strömen und Müller wird zusehends kleiner. Er schüttelt sich und im durchbrechenden Licht spritzen Funken wie eine Wunderkerze. Der hört nicht auf. Leck mich am Arsch. Schma Israel. Was hat er gesagt? Judensprache. Der fängt wieder an. Herr Müller schlägt eine Hand einen Fuß in die rutschende Lehmwand und fängt an zu klettern. Er zieht sich stöhnend nach oben, schlägt die andere Hand in die Wand, dass der Lehm durch die Finger quillt, und rutscht und sucht mit Händen und Füßen, mit Kinn und Körper Halt und zuckt und strampelt. Wieder und auf der Hündin. Ja, jetzt kommt's. Herr Müller fällt spritzend und klatschend ins Wasser zurück. Der eine Mann setzt sich auf, nimmt eine Zigarette aus einer Blechdose, teilt sie und gibt eine Hälfte dem anderen Mann. Sie sitzen und rauchen still. Wie wir. Was? Wir kommen nicht raus aus dem Dreck. Das wird alles anders. Du kletterst und kommst nie raus. Wenn die weg sind, wird alles anders. Fahrst von der Wohlfahrt, Angst vor zu Hause. Auf einmal ist oben unten und unten oben. Wozu habe ich Hände? Zum Hochheben, Mann. So hoch liegt der Dreck. Der Mann hebt den gestreckten Arm zum Gruß, lacht, sammelt die Kippen und legt sie zurück in die Dose. Aber die Hoffnung währet ewiglich, sagte der Opa und kroch von der Oma runter. Von der Grube kommt Kratzen und Krabbeln und platschendes Wassergeräusch. Sie legen sich schnell wieder hin und strecken die Hälse vor. Sie sehen Herrn Müller, der klettert schon wieder. Er klettert und rutscht und kommt immer höher und aus dem Loch kommt tastend und suchend seine Hand gekrochen. Der eine Mann streckt seine aus und gibt sie der Hand und fängt an zu ziehen. Langsam kommt Müllers Kopf aus der Grube. Wasser fließt wie ein Schleier von ihm herunter. Das Gesicht verformt vom gelben Lehm und von schwarzem Schlamm. Ein Auge zugeschmiert, das andere starrt weit offen. Der eine Mann sieht Herrn Müller in das offene Auge, spuckt ihn an und lässt die Hand los. Herr Müller verschwindet und fällt knallend in die Grube zurück. Und Wasserstrahlen kommen aus der Grube geschossen. Der eine Mann steht auf, wischt sich die Hand am Hosenbein, dreht sich um und geht weg. Der andere Mann läuft ihm nach. Sie gehen durch Mondlicht, Schatten und kaltes Karbidlampenlicht über den Bauplatz. Am Rand, wo das Licht auf die Finsternis trifft, bleiben sie stehen. Da kommt Gustav. Der muss auch weg. Na Gustav, wie ist es, du großgezogene Nachgeburt? Gustav reißt den kinnlosen Kopf hin und her und dreht ihn wie aus zu engem Kragen und sagt: Du Krüppel, du minderwertiges Erbgut, spielst du jetzt Nachtwächter? Gustav lacht mit einem Auge und zeigt stolz seine Nachtwächtermütze. Verrecke, jetzt frisst die gesunden Menschen noch das Stück Brot weg. Gustav schraubt den Kopf hin und her wie ein Seehund. Weißt du, was wir mit dir machen, wenn es soweit ist? Gustav nickt, hebt die Hand und zieht sie sich waagerecht über den Hals. Weißt du, was du jetzt machst? Jetzt suchst du dir einen schweren Stein, nimmst ihn hin zur Grube und wirfst ihn da rein, verstanden? Los, geh, geh, geh schon. Lass ihn in Ruhe. Was ist denn? Halt die Schnauze. Was? Was ist denn? Wo läufst du denn hin? Hey, warte! Jetzt steht Gustav allein auf dem Bauplatz und schüttelt den Kopf hin und her. Dann geht er mit schleudernden Beinen und Armen zur Grube, sieht herunter, läuft zur Werkzeughütte, schleppt eine Leiter heran und befreit Herrn Müller aus dem Loch. Gustav sitzt am Boden, Herr Müller lehnt sich an ihn und Gustav streicht ihm das Wasser aus dem Haar. Wir haben heute das Glück, in Zeiten zu leben, in denen Kriege unmöglich geworden sind. Bum, bum. Bei mir ist jeden Tag Krieg. Wenn es finster wird, sieht der Blinde. Freitagabend, Schabbat. Am abgedeckten, noch festlich leuchtenden Tisch, Silber und brennende Kerzen und Gläser und um ihn herum zu ihm nach oben gedreht die geröteten offenen Gesichter, steht verschämt Herr Müller. Er soll nach dem guten Essen etwas zur Unterhaltung beitragen. Herr Müller kichert in die Erwartung und spielt mit der Stille. Er sagt vortragend in die hochgehobene Hand: Was? Ein Unglück? Bringt jedermann das um, was er nicht liebt? Wer hasst dein Ding und brecht es nicht um? Was, was? Nur hör schon auf zu wassen und mach weiter. Silenzium. Psst. Ich bin ein Jude. Was du nicht sagst. Mach Schabbes damit. Was macht der Jid? Hat nicht ein Jude Augen? Hat nicht ein Jude Hände? Hat nicht ein Jude Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne? Gallensteine, Verstopfung, Zucker! Seien Sie doch endlich ruhig! Psst. Was hat ein Jude nicht? Ei, ei, ei, ei, ei, du Verlust, lieber Verlust! Ich wollte, meine Mutter läge tot zu meinen Füßen und hätte die Juwelen in den Ohren. Kein Unglück? Kein Unglück tut sich auf, als was mir auf den Hals fällt. Kein Seufzer, als die ich ausstoße. Keine Träne, als die ich vergieße. Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Tate, du lachst. Weh ist dein Gelächter. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Die Bosheit, die ihr mich lehrt, die will ich ausüben. Und es muss schlimm hergehen, oder ich will es meinen Meistern zuvortun. Zuvortun. Jetzt weiß Herr Müller nicht weiter. Er schämt sich. Er sieht alle so an, als ob er sich für einen anderen entschuldigt und zuckt die Achseln. Er sagt, was, ein Unglück, und setzt sich hin. Der Doktor klatscht in die Hände. Komm! Der Onkel lacht triumphierend. Er sieht sich beifallfordernd um, als hätte er Herrn Müller gemacht, und sagt, na, keins ist er nicht, aber er spielt besser, als er schächtet. Der Junge lässt kein Auge von Herrn Müller, als könnte der sich jeden Augenblick in einen anderen verwandeln und er den Moment verpassen. Herr Hausmann, der Hausherr, am Kopf des Tisches, lächelt mild und gießt Herrn Müller Wein ein. Frau Hausmann, Tränen geübt, weint ein bisschen. Alle klatschen Beifall und Müller freut sich wie ein beschenktes Kind. Die Gesichter leuchten, das Zimmer strahlt, die silbernen Leuchter werden stumpf vom tropfenden gelben Wachs und der Wein in den hochgehobenen Gläsern wirft spiegelnd gefangenes Licht auf die Decke. Auf Ihr Wohl, Herr Müller. Lichheim, Mäusi. Prosit, Ihr ganz Spezielles. Herr Müller, viel Glück und Gesundheit. Herr Müller bewegt sich hin und her, als wären die Trinksprüche auf ihn geworfene Blumen, duckt den Kopf in das Glas und nippt und trinkt wie ein Vogel. Also jetzt erzählen Sie uns mal, wo Sie das gelernt haben. So? Was heißt hier so? Für rituelle Schlachter ist Schauspielkunst doch wohl nicht Pflichtfach. Nein. Also, wie kommen Sie dazu? In einem Menschen ist Platz für vieles. Erzählen Sie mir keine Philosophie. Woher können Sie das, will ich wissen? Von vorher. Vor was? Vor Müller. Bitte, Sie finden das komisch. Wir wollen trotzdem wissen, woher Sie das können. Ich habe als Student ein bisschen gespielt. Sie haben studiert? Was? Sie haben? Ja, nichts für ungut. Gewalt! Ach, Herr Doktor! Herr Müller und Sie sind Kollegen? Er ist auch ein jüdischer Akademiker? Ach, lassen Sie doch Ihre Ghetto-Vertraulichkeiten. Jawohl, zu Befehl. Ich bin ein deutscher Staatsbürger mosaischer Konfession. Hat nicht ein deutscher Staatsbürger mosaischer Konfession Augen, Hände, Glieder, Sinne? Hat er. Bloß Verstand und Humor hat er nämlich nicht. Alle lachen, der Doktor am lautesten. Der Vater gießt Wein ein und wünscht ein gutes Leben, Lachheim und Frieden, so Gott will Frieden. Herr Müller duckt sich ins Glas und trinkt in ganz kleinen Schlucken und lacht und kriegt Wein in die falsche Kehle. Frau Hausmann sagt, Frieden, die Hauptsache Frieden. Amen. Aber hören Sie zu, ich mache nicht in Politik. Ich mache in Hosen. Ich verstehe nicht von Krieg und von Frieden. Ich verstehe von Hosen. Frag mich nach Bund und Zwickel. Nach Fresco oder nach Tours oder nach Manchester. Da weiß ich Bescheid, da bin ich König. Wollen wir doch mal mit dem gebührenden Ernst reden, meine Herren. Wir haben heute das Glück, in Zeiten zu leben, in denen Kriege unmöglich geworden sind. Der menschliche Geist ist so fortgeschritten, dass heute Waffen die ganze Welt ausrotten können. Aber jetzt kommt die Zeit der Vernunft, der Formbarkeit der Menschen und ihrer Umgebung. Auch wenn vielleicht Deviationen und Regressionen... Großer jüdischer Gott! Dein Wort in Gottes Ohr. Aber die Sprache wird er nicht verstehen. Auch wenn zeitweilig der Fortschritt... Bitte? Was wollen Sie sagen, Herr Müller? Bum-bum. Bei mir ist jeden Tag Krieg. Bum-bum. Wenn es finster wird, sieht der Blinde. Alle sind still und sehen Herrn Müller an. Der folgt dem Blick und sucht jemand hinter sich. Sag einmal, wer hat den Krieg gewonnen? Ne? Wer kann mir sagen, wer hat den Krieg gewonnen? Na, Sie, Herr Doktor. Er fasst den Doktor am Jackenknopf und fängt an zu drehen. Herr Müller kichert und sagt zu sich selber, wenn Krieg kommt. Wenn Krieg kommt, sind die Mörder schon fertig gerüstet. Bum, bum, bum. Also wer, Herr Doktor, wer? Der Doktor sieht besorgt auf den Knopf. Das weiß doch jedes Kind. Die Alliierten. Falsch! Die Überlebenden haben gewonnen. Die Toten haben verloren. Es klopft. Wie? Nehmen Sie die Hand vom Gesicht, so kann Sie niemand verstehen. Es klopft. Ich kann so nichts hören. Was sagen Sie? Was haben Sie denn zu verstecken, Herr Müller? Mein Gesicht? Herr Müller sitzt wie ein betrunkener König vor dem roten Samtvorhang, den Kopf in eine Hand gestützt, die andere hält Wache vor dem Gesicht, hinter seinem Kopf die gestickte Krone und zu jeder Seite ein goldener Löwe. Also jetzt nehmen wir die Hand mal schön runter. Seien Sie aber vernünftig. Na mach schon, wollen Sie nicht? Doch, sie will nicht. Wer sie? Die Hand. Los, runter. Runter damit. Gut. Habe ich sie runtergenommen. Sagen Sie mal, wollen Sie mich frotzeln? Nehmen Sie gefälligst Vernunft an. Zu Befehl, jawohl. Mensch, Müller, die Hand ist doch noch da. Da, vor Ihrer Nase. Herr Müller sieht erstaunt auf die Hand. Er dreht sie vor dem Gesicht hin und her und beschaut sie wie nie gesehen. Ja, eben. Was eben? Ich hab sie runtergenommen, aber ich konnte nicht. Der Doktor schwillt rot an und fängt an zu schreien, genug. Genug? Sie können doch nicht in demselben Atemzug sagen, ich habe sie runtergenommen, aber ich konnte nicht. Sie widersprechen sich doch. Herr Müller zeigt kichernd mit einem Finger nach oben. Er auch. Aber beides kann doch nicht wahr sein. Warum? Weiß ich, was wahr ist? Herr Müller lacht und lässt seine freie Hand vortanzen und hält den Handrücken über die Kerzenflamme, dass die Haare sich knisternd kräuseln. Hören Sie auf. Sie verbrennen sich doch. Herr Müller sieht ihr ins Gesicht und zieht die Hand zurück und sagt, ja, das ist wahr. Er taucht einen Finger in seinen Wein, spritzt den Wein auf die Decke und spricht so spielend. Was ist Wahrheit? Wie soll ich es wissen? Die Wahrheit des Hungrigen ist Brot. Die Wahrheit des Satten, Sodbrand. Die Wahrheit des Armen ist Krieg. Die des Reichen, versicherter Friede. Die Wahrheit des Verfolgten, eine dunkle Höhle sich zu verstecken. Die des Verfolgers, ein heller Scheinwerfer. Die Wahrheit des Jägers ist sein Gewehr, aber die Wahrheit des Hasen ist Schlag, Haken und Lauf, Hase, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Herr Müller kichert und schaukelt auf dem Stuhl nach hinten und vorne. Frau Hausmann bringt Kaffee und stellt ihn Herrn Müller hin. Trinken Sie heiß, das wird Ihnen gut tun. Er versteckt sein Gesicht, damit wir nicht sehen, was er denkt. Er hasst uns. Ach was, der Kerl ist besoffen. Er glaubt, sein Gesicht ist so hässlich, dass er es niemandem zeigen kann. Aber für seine Mutter, mein Kind, war er schön. Herr Müller, wo wohnen Sie, wenn Sie nicht hier bei uns sind? Wo man mich lässt. Haben Sie eine Wohnung? Ich habe ein Bett stehen in Altenburg. Herr Müller, wissen Sie was? Sie bleiben jetzt ein paar Wochen bei uns. Bis zur Bar Mitzwa, da bleiben Sie hier. Sie werden sehen, wir machen einen Menschen aus Ihnen. Ich fütter Sie auf, Herr Müller. Einen neuen Menschen. Herr Müller schaukelt und schweigt. Die Kerzen flackern, die Flammen ertrinken im Wachs. Die Gesichter werden dunkler. Herr Müller ist betrunken und schaukelt und singt ein Schlaflied für sich selber. Ich bin ein Wurm, kein Mensch. Ich bin ein Gespött der Leute, die mich ansehen, spotten und sperren das Maul weit auf und schütteln lachend den Kopf. Denn du hast mich herausgezogen aus meiner Mutterbauch. Auf dich bin ich geworfen, aus dem Mutterleib. Puh. Herr Müller hält inne und schluckt. Und singt weiter mit Schluck auf. Große Farn haben mich umgeben, fette Ochsen mich umringt. Ihre Rachen sperren sie reißend auf. Herr Müller hört auf zu schaukeln und sagt, schluckend und stockend und wieder schneller, als ob einer ihm einsagt: Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Meine Gebeine zertrennt, mein Herz im Leibe geschmolzen wie Wachs. Meine Kraft ist verdorrt wie Scherben. Die Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich hinein in den Staub des Todes. Herr Müller sitzt auf einmal ganz aufrecht und teilt allen mit: Denn Hunde haben mich umgeben und die böse Rotte hat sich um mich gemacht. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, aber sie schauen und sehen ihre Lust an mir. Herr Müller hört auf, sieht einen Augenblick starr dahin, wo keiner sitzt, legt den Kopf auf den Tisch und schläft ein. Er ist das gute Essen nicht gewöhnt. Ein neuer Mensch, wie neu geboren, in einer glücklichen Stunde. In einem großen Geschäftsraum sind Türen, Fenster und Jalousien geschlossen und Anzüge, Mäntel, Hosen in langen Reihen an Stangen mit weißen Tüchern für die Nacht zugedeckt. Das Licht brennt zu früh. Herr Müller in langer Unterwäsche steht vor einem dreiteiligen Spiegel und sieht sich misstrauisch an wie drei nicht geheure Fremde. So, Herr Müller, jetzt fangen wir an und machen Sie neu. Er zieht Herrn Müller ein neues, stärkesteifes Hemd über den Kopf. Das Hemd und Herr Müller wehren sich. Herr Müller kämpft und taucht atemlos, luftschnappend, mit aufgerissenem Mund aus dem Hemd auf. Oi! Herr Hausmann sagt: So, und jetzt die Hose. Und Herr Müller fährt in die Hosenbeine. Und jetzt die Weste? Es kratzt. Wie kann das kratzen? Auf reine Seide gefüttert. Bei mir kratzt auch die Seide. Herr Müller zieht jetzt die Jacke an, die ihm Herr Hausmann hält wie einem Kunden. Er fährt in die Ärmel und kommt durcheinander mit seinen Händen, rechte, linke, die er abwechselnd vors Gesicht halten will. Er hält schließlich die Finger gespreizt vor die Augen, sieht schnell auf die Spiegelbilder und dreht sich gleich weg. Nicht schön. Warten Sie ab, wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommt der Kragen und dann die Krawatte. Einem Narren soll man keine halbe Arbeit zeigen. So, Herr Müller, und jetzt sind wir fertig. Jetzt können Sie sich ansehen. Herr Müller sieht misstrauisch auf die Müller in den Spiegeln. Er hebt ein Bein probierend, das andere, die rechte Schulter, die linke, tritt einen Schritt vor und einen zurück und dreht sich im Kreis. Die Spiegelbilder lässt er nicht aus den Augen. Dann zieht er den Hals ein und schüttelt schief und mit einem Lächeln, mit dem er Herrn Hausmann verzeiht, den Kopf. Es passt nicht. Was passt nicht? Wer passt nicht? Der Anzug passt wie nach Maß. Der Anzug passt. Das Gesicht passt nicht. Warten Sie ab, Herr Müller. Das Gesicht. wird sich an den Anzug gewöhnen. Er steht Ihnen wirklich gut, Herr Müller. Na, wie angegossen. Na, gefällt es Ihnen, Herr Müller? Es geht. Aber er lässt die Schultern fallen, streckt sich und wächst und setzt den Kopf gerade und lässt langsam, immer rückzugsbereit, die Hand vom Gesicht sinken, setzt den linken Fuß vor und steht aufrecht vor dem Spiegel. Bravo, bravo, Herr Müller. Bravo, das ist der Anfang von Ihrem neuen Leben. Na und? Bei mir ist jeden Tag Anfang. Tragen Sie ihn in Gesundheit. Herr Müller nickt königlich, begrüßt sich selber hochachtend im Spiegel und geht vor dem Spiegel auf und ab und dreht sich weg und plötzlich wieder zurück, um sich zu überraschen. Dann bleibt er stehen und sagt: Wer braucht den neuen Herrn Müller? Der Rücken krümmt sich, der Kopf fällt schief, die Schultern schieben sich hoch und die Hand nimmt ihren Platz ein. Herr Müller ist wieder klein und krumm. So, die alten Sachen werden verbrannt und wir machen einen neuen Anfang. Ich habe Angst. Angst? Aber wovor, Herr Müller? Vor dem Ende im Anfang. Herr Hausmann tritt an Herrn Müller heran und zieht die Hand vom Gesicht. Er streichelt den Anzug und zupft an den Säumen und baut Herrn Müller wieder auf, so wie er war. Herr Müller lässt es geschehen. Herr Hausmann tritt einen Schritt zurück und nickt aufmunternd. Sehen Sie, ein neuer Mensch. Wie neugeboren. In einer glücklichen Stunde. Wer weiß, was auf uns zukommt. Hat es bis jetzt gestimmt, wird es auch weiter stimmen. Der neue Herr Müller sitzt im Büro vor dem Schreibtisch. Er sitzt wie für sein Porträt, neu von oben bis unten, die rechte Hand auf dem Tisch wie auf einem Hauptbuch, die linke gespreizt auf dem Knie. Das Haar ist geschnitten, der Bart ist gestutzt und alles, was krumm und versteckt war, ist gerade und ausgestellt. Herr Hausmann sitzt hinter dem Schreibtisch, an der Wand rechts und links hinter ihm wie zwei Wärter, ein Metallschrank mit Aktenordnern und ein schwarzer Geldschrank mit goldenem Griff. Herr Hausmann hat Kasse gemacht und ist müde nach getaner Arbeit. Die Früchte der Arbeit liegen vor ihm auf dem Tisch. Also, was bleibt? Na, was sagen Sie, Herr Müller, was bleibt? Jawohl, was bleibt? Das ist die Frage. Was bleibt? Wir können doch alle nicht leben ohne einen Sinn, ein Ziel, Herr Müller. Wie denn nicht? Einen Sinn, ein Ziel? Sehen Sie, ich habe mein Leben lang gearbeitet. So habe ich ihm Sinn gegeben. Einen goldenen Sinn. Kann man das nicht sehen? Und wenn meine Zeit kommt? Mit 120. Und wenn man mich fragt, kann ich sagen, ich habe aus dem, was mir gegeben worden ist, etwas gemacht. Und ob, und ob. Und was ich gemacht habe, das wird bleiben. Mit Gottes Hilfe. Er wird helfen, wieso nicht? Herr Müller, es kommen jetzt schwere Zeiten. Wer weiß, was auf uns zukommt. Wir finden eine leichte Arbeit für Sie und Sie leben und arbeiten wie alle Menschen. Herr Müller, Sie hören mir nicht zu. Ich höre nicht zu. Ich höre jedes Wort, teure Worte, goldene Worte. Herr Müller nimmt ein Geldbündel vom Tisch und fängt an, es zu zählen. In der Mitte hört er auf und legt das Bündel weg. Es stimmt. Woher wollen Sie das wissen? Sie haben doch nicht bis zum Ende gezählt. Wozu? Wenn es bis jetzt gestimmt hat, wird es auch weiter stimmen. Herr Müller, so kann man nicht zählen. Aber leben kann man so. Herr Müller lacht, nimmt Bündel vom Tisch und wirft sie hoch und springt in einem Regen von Scheinen und ruft: Aber leben kann man so! Und läuft aus dem Zimmer. Wohin laufen Sie, Herr Müller? Herr Müller kommt aus dem Haus auf die leere, dämmernde Straße gelaufen. Er rennt in der Straßenmitte und im Laufen zieht er Binder und Kragen aus und wirft sie über die Schulter. Jetzt ist Herr Müller weg. Der weiße Kragen und die dunkle Krawatte liegen allein auf dem Pflaster. Frag die Welt die alte Frage, tralala, tralirirom. Das flache, weite, helle Land wird von dem dunklen Fluss, in dem Herr Müller schwimmt, zerschnitten. Herr Müller treibt im Wasser wie ein Baum ohne Rinde. Kleine Wellen rühren ihn an, Wassergräser kitzeln ihn und Schwärme kleiner Fische zerteilen sich vor ihm. Herr Müller singt. Frag die Welt die alte Frage, tralala, tralirirom. Antwortet man, tralirirom. Tralirirom. Doch wenn man will, kann man auch sagen, Tralirirom. Bleibt doch noch die alte Frage, tralala, tralirirom. Herr Müller lacht und treibt im Fluss vorbei an Ästen, die wie Wegweiser im Wasser stehen, an Hölzern, die ein Stück Weg mit ihm schwimmen, und an Enten, die in Fahnen spritzenden Wassers niedergehen. Woher ich komme, weiß ich nicht. Wohin ich gehe, weiß ich nicht. Wie soll ich wissen, wo ich bin? Gestern stößt mich, morgen zerrt mich. Woran soll ich mich heute festhalten? Meine Herren, Sie sehen hier ein Exemplar des Genus Untermensch Itzig. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liedchen ist verschwunden. Das dort gewohnet hat, mein Liebchen ist verschwunden. Das dort gewohnet hat, sie hat mir treu versprochen, gab mir Männerrunde in weißen und braunen Hemden, die Kragen offen, die Ärmel hoch, der Schweiß läuft fröhlich über glänzende Stirnen, sitzt an einem heißen Sonntagmorgen um einen langen Tisch vor dem Gasthof. Sie sitzen gut, sie fühlen sich gut im Fleisch, sie lachen und schlagen einander froh auf die Schultern wie in einem Fangspiel. Der Mann am Kopfende klopft an sein Bierglas. Zwei, drei, vier. Ja, wir wollen und wir brauchen keine Jodelrepublik. Jodelrepublik, Jodelrepublik. Ja, wir brechen den Galizierstand nicht. Galizia, das mir nicht, jo, hey! Die Kellnerin kommt mit einem Riesenrad funkelnder Biergläser. Die Männer klatschen ihr auf den Hintern, dass sie sich kreischend wie ein Kreisel die Reihe lang dreht, bis sie wieder ins Haus verschwindet. Hallo, hallo, wer kommt denn da? Sie schlagen die Biergläser auf den Tisch, recken die Hälse und heben sich aus den Sitzen. Herr Müller kommt. Er sieht die Männer, bleibt stehen und kann sich nicht rühren. Die Männer sind still in froher Erwartung. Was ist denn? Treten Sie näher. Na, haben Sie doch keine Angst? Herr Müller macht zwei zögernde Schritte. Der Mann zwinkert den anderen zu und geht spreizbeinig auf Herrn Müller zu. Einen schönen guten Morgen. Herr Müller schweigt. Kleiner Sonntagsspaziergang. Herr Müller schweigt. Wo soll's hingehen? Hätten Sie einen Augenblick Zeit für uns? Herzlichen Dank. Sagen Sie mal, Sie sind doch mosaisch. Jude, ja? Na, wie sich das trifft. Der Mann dreht sich über die Schulter zu seinen Freunden, die sich fröhlich mit blitzenden Augen und Zähnen zurechtrücken. Meine Herren, Sie sehen hier ein Exemplar des Genus Untermensch. Die Gattung kommt zurzeit noch in zu vielen Ländern. Die Männer lachen, aber der Mann hebt die Hand und sie schlucken das Lachen herunter. Der Mann bückt sich und hebt einen Stock auf. Herr Müller kommt sich zurück und hebt abwehrend den Arm. Da lebt was als Schmarotzer und nährt sich vom Schweiß und vom Blut fremder Völker. Ich zeige jetzt die besonderen Merkmale, woran Sie diese Spezies erkennen. Wir beginnen von unten. Da hätten wir also die Plattfüße. Er berührt mit dem Stock Müllers Füße. Der Stock fährt die Beine hoch und immer höher. Den Ort der Beschneidung, die Hühnerbrust, verbuckelte Schultern und endlich... Müller hat die Augen zu und schwankt wie im Wind. Der Stock fährt ihm ins Gesicht. Der Mann lacht glucksend und muss sich ausruhen. Die Männer brüllen. Er zeigt mit dem Stock und sagt... Die Hakennase, der Mosesrüssel, der Schuhdichmaschine. Ruhe, Ruhe, Achtung. Wer hat Christus ans Kreuz geschlagen? Juden. Wer ist unser Unglück? Die Juden. Wer hat Deutschland verkauft und verraten? Die Juden. Wer ist schuld an Hunger und Not und ruiniert Handwerk und Mittelstand? Die Juden. Aber Ruhe. Aber wer verreckt, wenn wir an der Macht sind? Die Männer rufen, die Juden, stehen auf und kommen nach vorn. Herr Müller reißt die Augen auf, als wäre er eben wach geworden, sieht die Reihe vor ihm, dreht sich um und läuft weg. Die Männer laufen ihm nach. Herr Müller hüpft wie eine Krähe über die Ackerfurchen. Die Männer rufen, Halali! Herr Müller sieht sich nach den Verfolgern um und läuft. Der Schweiß sprüht um sein Gesicht. Die Männer kreisen ihn ein. Herr Müller duckt sich, in den dunklen Sachen ist er wie vom Erdboden verschwunden. Der schwarze Herr Müller läuft in den Ackerfurchen, die hellen Männer von allen Seiten auf ihn zu. Herr Müller stolpert und fällt. Die Männer stehen um ihn herum und tippen ihn vorsichtig an mit Stiefelspitzen. Sie sprechen leise und nicken und fassen ihn an Händen und Füßen und ziehen ihn über den Acker, bis sie zu einer Vogelscheuche kommen. Sie heben ihn hoch, ziehen ihm die Jacke aus, lehnen ihn gegen die Vogelscheuche und ziehen die Jacke von hinten über die hängenden Arme und knöpfen sie zu. Herr Müller ist wie gepfählt. Sie drehen sich um und gehen weg und lassen ihn in der Jacke hängen. Er hängt unter der heißen Sonne. Die Knöpfe an der Jacke reißen, er fällt hin und liegt mit verdrehten Augen im Acker. Verdeckt von wassernahen Büschen am Ufer des dunklen Flusses, zieht sich Herr Müller an. Die Sachen, die er aufnimmt, sind so sorgfältig gefaltet wie von einem Selbstmörder. Nichts ist übrig vom neuen Herrn Müller. Auf einmal hört er einen Donner wie einen entfernten Peitschenschlag, mit dem der Kutscher die stehenden Pferde antreibt. Er hält halb aufgerichtet inne. Er sieht die Wolken, die am Himmel anfangen zu laufen, das Wasser, das in Erwartung zittert und schneller fließt, das hohe Gras, das in silbergefärbten Wellen läuft. Herr Müller ruft, hey! Als ob er der Kutscher wäre, und läuft weg. Herr Müller hat beide Hände über beiden Ohren und hält sie zu. Er nimmt die Hände weg und presst sie an den Kopf, auf, zu und freut sich wie ein beschenktes Kind. Er sitzt allein im ausgeräumten, festlich geschmückten Geschäftsraum bei der Bar Mitzwa-Feier und trinkt. Er hört auf und zu die Tanzmusik, die die Kapelle spielt, das Kreischen und das Lachen wie Wellengeräusche. Der Junge hat seine Rede noch einmal gehalten. Herr Müller hört und versucht mit den Händen, Ohren und Augen gleichzeitig zu verdecken. Es geht nicht. Herr Müller ist angetrunken. Denn der Geist ist stärker als alle Gewalt. Nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch den Geist spricht der Herr. Ich danke meinen Eltern, meinem Lehrer und allen, die mir heute, da ich ein verantwortliches Glied der Gemeinschaft geworden bin, geholfen haben. Wow. Ein Gott wie ein Minister. Der Heim auf das Bar Mitzwa, King. Der Doktor ruft Tusch. Tusch! Die Musiker stellen die Gläser ab und spielen so laut, dass Herr Müller erschrocken hochfährt und sein Glas verschüttet. Tanzen rufen die Jungen und die Musik spielt noch einen Tango. Der Klavierspieler singt. Im Lande der Gitarren, da fiel ich auf die Haaren. Ach, halt mich nicht so narren und komm zu mir. Und immer mehr Paare tanzen, schiebend und drehend und auf- und abhüpfend. Der Onkel zieht Frau Hausmann mit langem Arm zur Mitte. Sie lehnt sich schräg zurück. Der Onkel zieht und ruft. Na komm, komm! Und sie sagt. Nein, ich kenne die Schritte nicht. Aber der Onkel zieht und sie tanzt, aufrecht und rot, wie ein junges Mädchen. Hier rauscht das blaue Meer, hier ist ein schöner Küstenstrich. Herr Müller sitzt still, den Kopf in die schräge Hand gebettet, am leer gewordenen Tisch und kippt ein Glas nach dem anderen. Auf einmal steht er auf, geht in eine leere Ecke, steht einen Augenblick und fängt an, mit sich selber zu tanzen. Er hört seine Melodie, klatscht in die Hände, stampft mit den Füßen, stemmt die Hand in die Hüfte und zieht ein Tuch aus der Tasche und schwenkt es über dem Kopf. Die Augen blind, die Lippen spitz, als schmeckte er etwas Süßes, tanzt er wieder ein neuer Herr Müller. Sie kommen und stehen um ihn herum, mehr, noch mehr, im Kreis und klatschen im Takt von Herrn Müller, gegen die Kapelle. Herr Müller dreht sich schneller und lässt Füße und Hände fliegen, die Kapelle verliert den Kampf mit dem Klatschen und hört auf zu spielen. Herr Müller tanzt nach der Stille. Er taumelt und stolpert, der Onkel fängt ihn, schleppt ihn zum Tisch und lässt ihn vorsichtig, dass er nicht auseinanderfällt, in seinen Sessel gleiten. Von allen Seiten kommen Gläser auf Herrn Müller zu. Der Onkel schenkt Schnaps in ein Bierglas und drückt es Herrn Müller in die Hand. Austrinken, Herr Müller, austrinken! Respekt, Boden hoch! Herr Müller trinkt das Glas mit einem Zug leer und wirft es an die Wand, dass die Splitter wie Feuerwerk aus der Wand schießen. Bravo, na das war ein Wurf! Mazel Tov, es soll mit Glück sein. Scherben bringen Glück. Keine Sühne für unsere Sünden. Aus! Rede. Herr Müller hält eine Rede. Herr Müller hält eine Rede. Gut. Es ist eine Zeit zu schweigen. und es ist eine Zeit zu reden. Sie werden den Schmuck an den Schuhen wegnehmen. Und die Hefte, die Spangen, die Ketten, die Armspangen, die Hauben, die Flittern, die Schnüren, die Ringe, die Halsbänder, die Festkleider, die Mäntel, die Borten, die Kittel und Gestank wird für guten Geruch sein. Was redet der Narr da? Herr Müller, du gehst schlafen, du bist besoffen. Machen Sie mal einen Punkt, was ist? Wollen Sie allen die Feier verderben? Und den Abend, siehe, war der Schrecken da. Und ehe es morgen wird, sind Sie nicht mehr da. Was fällt Ihnen ein? Sind Sie verrückt geworden? Was erlauben Sie sich? Wie kann er verrückt werden? Der war doch schon immer mit Schugge. Psst, ja, lasst ihn doch in Ruhe. Ich hielt meinen Rücken da, jenen, die mich prügelten, und mein Antlitz denen, die es hineinschlugen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und Sie haben gesagt, dass es regnet. Raus, der Kerl muss raus. Lass ihn. Wer bin ich? Ich bin niemand. Ich bin nichts ohne Namen. Ich habe mich ohne Versicherung ausgeliefert, den Tag und danach. Na gut, jetzt sind Sie schon fertig, ja? Ende der Vorstellung. Wenn dir drei Leute sagen, du bist besoffen, sollst dich schlafen legen, dann geh schlafen, Herr Müller. Hier bin ich. Wir sind unsere Kleider. Wir sind unsere Namen. Wir sind, was wir tun und wir sind, was wir haben. Mit Stroh geht ihr schwanger, Stoppeln gebärt ihr Feuer. Wo brennt's? Was ist eure Sicherheit? Wollene Socken gegen den Sturm. Schirme gegen den Wirbelwind, Nachtmützen gegen das Feuer, Schropfköpfe gegen den Tod. Die Erde reißt auf und die Berge fallen, aber Sie sagen, wir sind sicher. Denn wir tappen an der Wand entlang wie Blinde, wie solche, die nie Augen gehabt haben. Wir stoßen uns im Mittage. Wie in der Dämmerung. Wir sind im Düstern, so wie die Toten. Ihr habt die Zukunft in der Tasche wie gezähltes Geld. Es stimmt nicht. Ihr macht eine Faust im Wasser und ruft, ich hab's. Und wenn es euch durch die Finger rinnt, sagt ihr, ich hab's erfasst. Die Häuser stehen auf Sand. Die Namen sind groß geschrieben auf Mauern, die morgen zerfallen. Was bleibt, wird so viel sein wie das, was vom Finger bleibt, der aus dem Wasser gezogen wird. Ihr geht am Rande des Abgrunds und sagt, wie schön ist der Weg, wie angenehm unsere Aussicht. Herr Müller hält die Stille der Gäste so fest wie Zügel. Sie stehen vor ihm, stumm und wie im Spalier aufgereiht. Herr Müller will aufstehen und rutscht vom Stuhl. Keiner lacht, nur er. Er hockt zwischen leuchtenden Scherben am Boden und lacht und lacht. Aus! Aus! Die Vorstellung ist zu Ende! Herr Müller hockt am Boden und sagt, denn ich bringe ein Unglück von Mitternacht. Herr Hausmann geht weg von den anderen und hockt sich neben Herrn Müller. Da fällt Herr Müller um, verdreht die Augen und fängt an zu schnarchen. Zwei junge Männer nehmen ihn hoch und tragen ihn weg. Der Doktor ruft, Tusch! Tusch! Die Musiker spielen so laut, dass die Gläser klirren. Der Doktor ruft, die Feier geht weiter. Alle heben die Gläser und trinken sich zu. Das war Herr Müller, was kommt auf uns zu? Oder Wenn es finster wird, sieht der Blinde. Hörspiel von Karl Fruchtmann. Mit Rudolf Wessely, Stella Avni, Günther Tabor, Christian Riedel. Thomas Schiestl, Gerd Hauke, Traugott Bure, Jakob Fruchtmann, Günther Bommert und vielen anderen. Regie Karl Fruchtmann. Produktion Radio Bremen 1982. Eine Sendung in Erinnerung an Karl Fruchtmann, der am 10. Juni 2003 in Bremen verstorben ist.